In der Kabinettssitzung fehlt er. Frank-Walter Steinmeier ist in Moskau und doch ist der Außenminister Thema. Der SPD-Kanzlerkandidat greift seine Chefin an. Der Ton wird schärfer. Regierungssprecher Thomas Steg versichert, dass Arkandor in der heutigen Runde keine Rolle spielte, deutet aber an, dass die Äußerungen des Vizekanzlers an Angela Merkel nicht spurlos vorbeigehen. Die Bundeskanzlerin hat wie jeden Morgen die Zeitung sich angeschaut, hatte eine ausführliche Pressemappe und hat alle Interviews, denke ich, von Belang zur Kenntnis genommen. Und da geht es vor allem um das in der Bild-Zeitung. Steinmeier malt ein Schreckensszenario an die Wand, schwarz-gelb in Berlin. Wenn Frau Merkel Kanzlerin einer solchen Koalition wäre, so Steinmeier, dann würden die Scharfmacher in Union und FDP mit ihr Schlitten fahren. Schon jetzt hat die CDU-Vorsitzende nach Ansicht des Sozialdemokraten die Zügel nicht mehr in der Hand. Es kann doch nicht sein, dass der Arbeitsminister für Arbeit kämpft und der Wirtschaftsminister für Insolvenzen, schimpft der Kandidat. Wofür steht diese Frau? Fragt Steinmeier. Da steht Frau Merkel auf der Bühne und sagt, ich habe meinen Beitrag dazu geleistet, dass die Arbeitsplätze bei Opel gerettet werden. Dann spricht sie den Herrn Guttenberg an und sagt, ich freue mich darüber, dass wir einen Wirtschaftsminister haben, der uns mahnt, dass wir mit den staatlichen Haushalten sorgsam umgehen. Was ist es nun? Nach dem Debakel bei der Europawahl teilt er aus. Dass er noch weniger schlafen und noch eine Schippe drauflegen wird, hat er seinen Genossen versprochen. Die Sozialdemokraten wollen klarmachen, dass sie es waren, die Opel gerettet haben, dass sie darauf drängten, auch bei Karstadt eine Staatshilfe nicht auszuschließen, im Gegensatz zu Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg, der nie etwas anderes als die Insolvenz für denkbar gehalten hätte. Rückendeckung erhält der Außen vom Verkehrsminister. Zu Guttenberg spaltet das Kabinett, meint Sozialdemokrat Wolfgang Tiefensee. Der Konflikt, der momentan auch innerhalb des Kabinetts besteht, ist der, wo man von vornherein das Schwergewicht bei einer Lösung sieht. Und da kann es nicht sein, dass der eine alle Möglichkeiten offen halten will, um Beschäftigung zu retten, und der andere nur mit einem Instrument ständig im Gespräch ist, nämlich dem der Insolvenz. Die Kanzlerin hält sich bedeckt. Kein öffentliches Wort zur schlechten Stimmung in der schwarz-roten Ministerrunde. Peter Müller, CDU-Vize, nimmt den Wirtschaftsminister von der CSU im Deutschlandfunk in Schutz. Dass der den Part eines Quertreibers übernehme, davon könne keine Rede sein. Das ist natürlich dummes Zeug, hat möglicherweise etwas damit zu tun, dass der Herr Steinmeier nach der Europawahl etwas nervös geworden ist mit Blick auf das Ergebnis der SPD. Die Sozialdemokraten schießen sich dennoch weiter auf zu Guttenberg ein. Zwar ist das Schröder-Wort vom Baron aus Bayern nur noch selten zu hören, das Feindbild des marktradikalen Wirtschaftsministers aber wird weiter gepflegt. Karl-Josef Wasserhöfel, Wahlkampfmanager der SPD, kündigt gegenüber Deutschlandradio Kultur an, den Bürgern noch klarer zu machen, wer sich in Berlin für Arbeitsplätze einsetzt. Ich bin sehr stolz auf das, was Frank-Walter Steinmeier, Peer Steinbrück und Olaf Scholz in der Bundesregierung tun. Sie packen konkret an und machen da kein leichtfertiges Insolvenzgerede wie der Herr von Guttenberg. Der allerdings freut sich, diesmal die Kanzlerin an seiner Seite zu haben. Zu Guttenberg verteidigt die Entscheidung, Arkandor nicht mit staatlicher Hilfe vor der Insolvenz bewahrt zu haben. Im Übrigen sieht er in der Karstadt-Pleite den Boden für einen erfolgreichen Neuanfang. Mit Arkandor-Betriebsräten spricht er über Möglichkeiten zur Rettung von Arbeitsplätzen bei Karstadt und Quelle. Ähnliches hat auch SPD-Kanzlerkandidat Steinmeier angekündigt. Am späten Abend kehrt er aus Russland zurück. Viel Zeit zum Schlafen dürfte er dann nicht mehr haben.